der Bahnhof, große Freude, als ich dir entgegen sah. Hoch am Himmel sang die Sonne, endlich warst du wieder da. Und wir liefen Hand in Hand aus der Stadt zum Strand. Da waren alle Bäume grün, da sahen wir Mohn und Rosen blühen, und alle wolltest du mir schenken, als es Sommer war mit dir. Da blühten alle Sterne. Weil ich